Ging heut Morgen übers Feld, trau noch auf den Gräsern hin, sprach zu mir der Lust gefühlt, ei du Geld. Ohne Morgen, ein Geld, wo wird's nicht eine schöne Welt, schöne Welt? Zwingt, zwingt, hat mir lustig guter Ding, mit den Glöckchen klinge, klinge, klinge, klinge. Viele Morgen ist geschält, wird's nicht eine schöne Welt, schöne Welt. Ich lieb, ich lieb, schönes Ding, wie mir doch die Welt gefällt. Thank you. leicht die Welt zu funkeln an. Alles, alles und Farbe gewann im Sonnenschein, Blumenvogel groß und klein. Guten Tag, guten Tag, ist nicht eine schöne Welt, ein Ugent, ein Ugent. Schöne Welt. Nun fängt auch mein Glück an. Fängt auch mein Glück wohl an. Ich hab ein Glühendmesser, ein Messer in meiner Brust. Oh weh, das schneit so tief. In jede Freude und jede Lust. So tief, es schneit so weh und tief. Ach, was ist das für ein böser Gast? Ach, was ist das für ein böser Gast? Nimmer hält er Ruhe, nimmer hält er Rast. Von fern das blonde Haar im Winde weht, o weh, o weh. Wenn ich aus dem blauen Haar und höre klingen die sieben Nachten, o weh, o weh. Ich schwarzen Bar könnt nimmer, nimmer. schon geblieben.